zurück aus dem Wochenschlaf, rein in die Welt der elektronischen Musik. Das ist Ampere auf SRF Virus. Während in der letzten Episode tropische Vibes einen passenden Ausweg aus dem nasskalten Herbst geboten haben, nehmen wir euch in dieser Woche wieder mit auf eine Reise in die Weite von allem Elektronischem, was sich abseits vom Einheitsbrei befindet. Feinsäuberlich aussortiert und mit höchster Sorgfalt aneinandergereiht. In dieser Folge geht es um herzerwärmenden Elektro, subtil blubberndes Lo-Fi-Zeug und vieles mehr. Immer mit dem Ampere Certified Stempel. Die Show beinhaltet so einiges, was ich täglich in meiner Playlist anklicke. Der perfekte Soundtrack für eine gute Pre-Session in einer Küche oder für einen alggeschwängerten Heimweg durchs urbane Hochhausdickicht. Ich bin der Benni und wünsche viel Spass bei Ampere, hier auf SRF Virus. Zum Anfang haben wir eins der Highlights von dieser Episode gehört. Das ist gerade Hugo Massien. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Mit Twist and Turn gesehen. Ein Ding, das ich tagtäglich im Ohr habe. Das Ganze hat einen guten Warehouse Oldschool Rave Vibe. Auf einem Bett aus Maschinenbeats, träumerischen Pads und einer kompromisslosen Bassline spielt der Wahlberliner eine Melodie, die mich in der S-Bahn unabbrochene Moves raushauen lässt. Mit dem Track Oedo 808 vom britischen Alleskönner Lone. Eine Scheibe mit einer guten Portion. Wer hat's gedacht? 808. We'll be right back. gerade in diesen herbstlichen Stunden, wenn es so früh dunkel wird und dein Rechner dein einziger Tagesbegleiter ist, hinterfragt man gerne mal den ganzen Tageszyklus von 9 to 5. Das Gegengift liefert der New Yorker Baltra, der mit seinem Remix vom Song Corporate Guy einen nicht ganz ernst gemeinten Take an den Vibe liefert. Work that shit. Alles klar, Chef. Lo-Fi-Playlist, sondern natürlich Ampere auf SRF Virus, aber auch bei uns fahren wir gerne mal ein bisschen runter. Der Track namens Jet Setting vom Detroiter Shigeto liefert die perfekten Vibes für deinen persönlichen Glücksmoment. Irgendwo zwischen Chill, einem kleinen Zug im Tanzbein und kreativen Kochlöffel schwingen. fertig mit den Breaks und dem Jazz-Gedrumme. Wir fahren direkt führen mit subtilem Vierviertel aus England. Das ist Overmono mit Quadralove. Das Duo besteht aus dem Bruderpärchen Tessela und Truss, wo im Verbund ihre individuellen Stärken erst recht zum Ausdruck bringen. Kristallklares und äußerst zurückhaltendes Sounddesign, gepaart mit treibender Rhythmik, haben das abenteuerliche Arrangement frisch. Veröffentlicht auf White Tees, zertifiziert von Ampere. Thank you. Ein weiteres Pflasterli für die wunde Herbstseele, das ist Ossi mit «Better Days», der mit diesem Tune ein Kuschelbett direkt auf den Dancefloor mitnimmt. Während der erste Teil vom Tune Herzen dahin schmelzen und Gedanken abschweifen lässt, zeigt uns der zweite Part wie, wo und wenn man das Vögel zu platzieren hat. während im Hintergrund gerade das akustische Bühnenbild gewechselt wird, empfehle ich noch was in ganz eigener Sache. Wenn du die Tunes genauso fire findest wie die Ampere-Redaktion, findest du natürlich alles liebevoll als Spotify-Playlist zusammengestellt, jede Woche neu auf dem SRF-Vios-Account. Wir machen weiter mit einem richtigen Heavyweight-Duo, und zwar ist das Dream Continuum, genauer gesagt der Engländer Omunit, zusammen mit dem US-Amerikaner Machine Drum. Die zwei verbiegen gerne mal Duke, Jungle und UK House zu einem äußerst geschmackvollen musikalischen Eintopf. Kein Gammelshit, nur das fresheste Material hier auf dem Track Right Away. bereits zum Formatstart von Ampere haben wir etwas von einem meiner liebsten Neuentdeckungen von diesem Jahr gehört. Das ist der Londoner Rapper Pinty mit dem Track Honey. Und was man vielleicht nicht erwartet hat, die Produktion von dieser Scheibe kommt von niemand geringerem als dem britischen Wunderkind King Krule. Samstagvormittag, ca. 23:30, der Hangover ist doch nicht so schlimm. Gestern einen Kuss von deinem Crush abgeholt und du machst gerade den Brunch ready. Das ist die perfekte Hörsituation für diesen subtilen Banger. Certified, das ist der Producer Pedestrian mit dem Track Pick Your Shots Clean aus dem 2016. Während der Engländer früher noch ziemlich Wirbel in den Clubs gemacht hat, hört man ihn heute primär als Teil von der überaus bekannten Band Maribou State. back and go to it. Was like, when we kind of put down to that and go and play on a Saturday night, it was like, you know, put down to that and go to it. Was like, this was like, oh. Unmengen Qualitätsmusik aus England bewegen wir uns in heimische Gefilde. Das sind Nordwestschweizer Sport mit dem Track Dawn Queen. Wer oder was hinter Sport steckt, weiss offiziell niemand. Das heimlich feisse Imprint darf aber auf grossartigen Support aus der Szene zählen. Ihre Tunes werden auf Festivalbühnen und in Clubkeller auf und ab gespielt. Ganz klar bei den Rave Steps und Killer Beats, checken den Musikexport aus der Schweiz definitiv ab. Elektronisch. Immer handpflückt. Vibes extraordinaire. Nach dem Amen Break Gewitter switchen wir den Vibe und schicken euch mit sportobendlichem Balearen-Feeling in den Rest vom Tag. Während Gallegos Beach Feed uns den Sand durch die Zeche spielt, sagen wir Bye-Bye und driften langsam Richtung Ende dieser Episode. Danke, sind ihr bei der 13. Folge von Ampere dabei gewesen. Auch nächste Woche erwarten euch Kompromisslosigkeiten aus der Welt von der elektronischen Musik. Wieder mit mir am Mic. Nicht vergessen, neben der Spotify-Playlist haben wir auch einige Video-Specials online. Unter anderem findest du unsere Reportage über Drum & Bass in der Schweiz, wie auch den Beitrag von der letzten Woche rund um den Downtempo-Artist Dandara auf YouTube und alle gängigen Socials von SRF Virus. Während du dir den hochwertigen Content zur Gemiete feierst, sorgen wir dafür, dass du auch nächste Woche so einige Juwelen für deine eigene Playlist findest. Danke fürs Zuhören, ich bin Benny und das ist Ampere auf SRF Virus.